We're doing the subject of relationships. Wir behandeln das Thema der Beziehungen. And let's begin with verse 17 of 1 Corinthians 7. Fangen wir beim 1. Korinther 7 an mit dem Vers 17. Only as the Lord has assigned to each one as God has called each, in this manner let him walk, and thus I direct in all the churches. Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Was any man called already circumcised? Ist jemand beschnitten berufen worden? Let him not become uncircumcised. So bleibe er bei der Beschneidung. I don't know how you would do that. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. You'd have to have a very serious operation. Da müsste man eine sehr ernsthafte Operation machen. Dr. Oscar could do that, I'm sure. Aber Dr. Oscar könnte die durchführen, da bin ich mir sicher. Has anyone been called in uncircumcision? Ist jemand unbeschnitten berufen worden? Let him not be circumcised. So lasse er sich nicht beschneiden. Circumcision is nothing. Die Beschneidung ist nichts. And uncircumcision is nothing. Und das Unbeschnittensein ist nichts. But what matters is keeping the commandments of God. Sondern das Halten der Gebote Gottes. Let each man remain in that condition in which he was called. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Were you called while a slave? Bist du als Sklave berufen worden? It means, did you get saved while you were a slave? Das heißt, wurdest du errettet, als du Sklave warst? Do not worry about it. So lass es dich nicht kümmern. But if you are able also to become free, rather do that. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. When you got saved, did you have a job you didn't like? Als du errettet wurdest, hattest du da eine Arbeit, die du nicht mochtest? Don't worry about it. Na, lass es dich nicht. If you can get a better job, get a better job. Lass es dich no nicht so sehr berühren. Wenn du eine bessere Arbeit erhalten kannst, dann versuche das. It's not a problem. Und wenn nicht, dann ist es auch kein Problem. Verse 22. For he who was called in the Lord while a slave is the Lord's freeman. Vers 22. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Likewise he who was called while free is Christ's slave. Ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. You were bought with the price. Ihr seid um einen Preis erkauft. Do not become slaves of men. Werdet nicht Sklaven von Menschen. Brethren, let each man remain with God in that condition in which he was called. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. All of us have different circumstances. Jeder von uns lebt in verschiedenen Umständen. And this should not affect our relationships. Und das sollte unsere Beziehungen nicht beeinflussen. If I'm a slave, so wenn ich als Sklave lebe, then I'm the Lord's free man. Dann bin ich frei bei Gott. If I'm not a slave, wenn ich kein Sklave bin, then I'm the Lord's slave. Dann bin ich ein Sklave des Herrn. So if I'm doing God's will, also wenn ich den Willen Gottes mache, what does it matter? Was soll's? My conditions do not play such a big part in my life. Also meine Umstände spielen nicht solch eine große Rolle in meinem Leben. It says here in verse 23, do not become the slave of men. In Vers 23 heißt es, werdet nicht Sklaven von Menschen. What that means is, I become a slave. Was das nun bedeutet ist, ich werde Sklave. When I live in reaction to the way people treat me. Wenn ich in einer Art und Weise lebe, dass ich auf andere Menschen reagiere, so wie sie mich behandeln. If I live in reaction to people, I empower them. Wenn ich auf andere Menschen reagiere, dann gebe ich ihnen Macht. I've just made myself their slave. Dann habe ich mich gerade zu ihren Sklaven gemacht. But if I belong to the Lord, aber wenn ich dem Herrn gehöre, and I know that Christ is my master, und wenn ich weiß, dass Christus mein Herr ist, I have been purchased with a great price, dann wurde ich mit einem großen Preis erkauft. Then he is my Lord. Und er ist mein Herr. And I don't have to live in reaction to people. Und ich muss dann nicht in Reaktionen mit anderen Menschen leben. Because I can go to God. Weil ich kann ja zu Gott gehen. Oftentimes reaction means that my feelings are hurt. Zu reagieren bedeutet sehr oft, dass meine Gefühle verletzt wurden. You don't respect who I am. Du respektierst nicht, wer don't ich you bin. Know who I am? Weißt du nicht, wer ich bin? And we become a slave to somebody. Und wir werden Sklaven für jemand anderen. When actually I don't really have to care what they think about me. Wenn ich mir eigentlich gar keine Sorgen darüber machen muss, was die über mich denken. I was in Bible College in 1978. 1978 war ich im Bibelcollege. There was a group of guys who were baseball players. Da gab es eine Gruppe von Jungs, das waren Baseballspieler. And they brought their televisions to the campus. Und die brachten ihre Fernseher mit auf den Campus. They would watch all the sports games. Sie beobachteten all die Sportübertragungen. Play cards until 4 in the morning. Und sie spielten Karten bis 4 in der Früh. I couldn't figure out why anyone would bring a television to Bible College. Ich habe mir einfach nicht erklären können, warum jemand seinen Fernseher mitbringt aufs Bibelcollege. Anyone could play cards. Und wie jemand einfach Karten spielen kann. All night long while in Bible College or während der ganzen Nacht, während er im Bibelcollege ist. For any reason. Oder aus einem, unless you're playing Uno once every month, once a month, or once every 6 months or something. Ja, wenn du vielleicht einmal im Monat oder alle 6 Monate Uno spielst, ja. As an outreach or something, you know. Als eine Art Evangelisation oder so. You know, but playing blackjack and poker night after night after night. Aber jede Nacht Blackjack zu spielen oder Pokern, das. Ja. And these guys, they were so arrogant and proud. Und diese Jungs waren so arrogant und stolz. And they provoked you. Und die provozierten einen. To react. Nämlich zu reagieren. They never said hi to you. Die begrüßten niemals I andere. I would say hi to them so many times and they would just look at you like you were nothing. Ich habe sie so oft begrüßt und sie schauten immer vorbei, als ob ich gar nicht existierte. But I was the Lord's free man. Aber ich war frei im Herrn. And I was free to live unto God. Und ich war frei, dem Herrn gegenüber zu leben. And not really care what that person thought of me. Und ich war eigentlich unbesorgt darin, was die über mich sagten. I was in Baltimore one time and I went into the bathroom. Einmal war ich in Baltimore und da ging ich aufs Klo. And this man about 15 years older than me walks in. Und da kommt ein Mann rein, der war so circa 15 Jahre älter als ich. And he says, "Hi, Rob." Er sagt zu mir, "Hi, Robert." I said, "Hi." Ich habe auch And then he says to me, "Did I offend you because I didn't call you pastor?" Und dann hat er mich gefragt, habe ich dich jetzt beleidigt, weil ich dich nicht Pastor genannt habe? That was offensive. Now. Das war jetzt wirklich beleidigend. Now he's provoking me. You know? Jetzt provoziert er mich. And I said to him very kindly. Ich habe dann sehr freundlich zu ihm gesagt. I said, "You know what? You can call me Bozo the Clown. I don't really care." Ich habe zu ihm gesagt, weißt du was? Du kannst mich auch Bozo den Clown nennen. Ist mir eigentlich gleich. You are not a part of my life. Aber du gehörst nicht, du bist nicht, like, hast nicht einen Teil in meinem Leben. When was the last time I thought about you? Ich meine, wann habe ich das letzte Mal über dich nachgedacht? I mean, do you think, like what I was thinking is, does this man think he's so important? So was ich mir gedacht habe, war folgendes: Glaubt dieser Mensch, dass er so wichtig that ist? That he could so easily provoke me? Dass er mich so leicht provozieren kann? By just calling me Rob? Indem er einfach Robert zu mir sagt? I have more of a life than that. Mein Leben besteht doch mehr als diese Sache. And what provoked me was not that. Und was mich provoziert hat, war nicht das. But it was what he. It was what he understood about spirituality. Sondern das, was sein Verständnis über Geistlichkeit war. Then I got provoked. Dadurch wurde ich provoziert. Because he thought I could get provoked. Weil er dachte, dass ich mich provozieren lasse. Because he called me Rob. Weil er einfach Robert zu mir sagte. That didn't provoke me. Das hat mich But nicht what provoked me is that. Aber was mich provozierte? He wanted to provoke me. That provoked me. War, dass er mich provozieren wollte. Das hat mich provoziert. Do you know what I mean? Also, man, versteht ihr, was ich meine? Okay, let's go on. I don't have to live unto people. Also ich muss nicht anderen Menschen gemäß leben. I can live unto Christ. Ich kann Gott gemäß leben. And when I live in reaction to people, und wenn ich auf in meinen Reaktionen anderen Menschen gegenüber lebe, if someone doesn't encourage me in the Lord, wenn mich nicht jemand im Herrn ermutigt, you can just look right through them. Du kannst einfach durch diesen Menschen durchblicken. You can just be indifferent. Kannst einfach gleichgültig sein. I'm not reacting, I'm not doing anything. I'm just living my life unto the Lord. Ich reagiere nicht, ich mache gar nichts. Ich lebe einfach mein Leben für den Herrn. Now in Philippians chapter 4. Nun Philipper 4. We talked about this morning. Davon haben wir heute in der Früh gesprochen. There's two ladies in Philippi that could not get along. Da gab es zwei Frauen in Philippi, die irgendwie miteinander Streit hatten. Right? Their names are mentioned here. Und deren Euodia and Syntyche. Und deren Namen werden hier genannt. I mean, this was such an embarrassment to the Apostle Paul. Das war solch eine ungute Sache für den Apostel Paulus. That he would mention them in his letter. Dass sie eben hier in seinem Brief sogar erwähnt. He was so possibly irritated by this unnecessary satanic distraction. Er war möglicherweise so sehr irritiert durch diese satanische Ablenkung. And notice it says in verse 2, I urge Syntyche to live in harmony in the Lord. Und beachtet, was es im Vers 2 heißt. Die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Live in harmony. In Harmonie und ja, Harmonie zu leben. Stop reacting at each other. Aufzuhören, auf gegenseitig aufeinander zu reagieren. You are empowering each other. Weil du dir dadurch gegenseitig Macht verleihst. And you are enslaving yourselves. Und dich auch gegenseitig versklavst. By doing that. Indem du das tust. If you look at chapter 2. Wenn ihr mal im Kapitel 2 nachseht. We went over this also. Davon haben wir auch schon gesprochen. Verse 3. Vers 3. Do nothing from selfishness or empty conceit. Also macht nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht. But with humility of mind. Sondern dass jeder in der Demut. The Greek word is typaino phrosuni. Im Griechischen heißt das im typaino phrosuni. Typaino means a lowering, phrosuni the mind, a lowness of mind. Typaino bedeutet sich zu erniedrigen und phrosuni spricht vom Verstand. But with humility of mind, let each one. So dass in der Demut einer den anderen. No exceptions. Keine Ausnahmen. Let each one regard one another as more important than himself. So dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Do not merely look out for your own personal interests. Ein jeder sehe nicht auf das Seine. But also for the interests of others. Sondern ein jeder auch auf das des anderen. Now the kindergarten is starting this week or next week. Nun, diese Woche oder die kommende Woche beginnt jetzt wieder der Kindergarten. Potential for conflicts in the classroom. Jede Menge Potenzial für Konflikte im. We have all the departments. Wir haben all die Bereiche. Buffet and book table and everything. Zum Beispiel das Buffet, den Büchertisch und verschiedene andere. Worship team. Hier Anbetungsteam. All kinds of potential for conflict. Sehr großes Potenzial für Konflikte. Jealousy. Für Eifersucht. Why is that person singing and I'm not singing? Warum singt dieser Mensch und ich singe nicht? You know, I'm better at that instrument than that person. Why am I not up there? Ich spiele doch viel besser dieses Instrument als der und warum bin nicht ich dort? The key to relationships. Nun, der Schlüssel für Beziehungen. I esteem the other person better than myself. Ist den anderen besser zu erachten als mich selbst. With lowliness of mind, indem ich mich in meinem Verstande demütige. I look at the interest of the other person. Ich schaue auf den anderen und dessen Interessen. Now this includes a lot of stuff. Und das ist ein sehr großes Gebiet. First of all, they might have an idea. Zunächst einmal, da mag es vielleicht eine Idee geben. And there's nothing wrong with saying, does anyone have suggestions? Und es ist ja nichts falsch daran, wenn man sagt, hat jemand irgendeinen Vorschlag zu machen? I love suggestions. Ich liebe es, wenn ich Vorschläge höre. I don't follow most of them, but I like to consider them. Also ich folge zwar den wenigsten nach, aber ich mag das, um darüber nachzudenken. That's okay. Das ist schon in Ordnung. Because many suggestions are made that we never would have thought of. Weil viele Vorschläge werden ja gemacht in eine Richtung, in die wir niemals gedacht hätten. You can make thousands of suggestions. Du kannst tausende von Vorschlägen machen. Just don't make any commands or demands. Gib keine Befehle. I'm working with someone at the buffet. Ich arbeite da mit jemandem zusammen beim Buffet. They have an idea. Und dieser Mensch hat eine Idee. Why can I not consider it? Warum kann ich nicht darüber nachdenken? I am the leader of the buffet or the book table or whatever. Ich bin derjenige, der den Buffettisch leitet oder diesen Büchertisch oder was auch immer. Look out for the personal interests of others. Haltet Ausschau nach den persönlichen Interessen der anderen. Right. First of all, it may be a very conscious interest. Zunächst einmal kann das ein sehr bewusstes Interesse sein. Right, I'm considering their suggestions. Also ich denke nach über deren Vorschlag. And let's just understand this. Und wir wollen das richtig first, verstehen jetzt. Commands and demands. Also Befehle und Anfragen. Are not from the Lord. Die kommen nicht vom Herrn. I don't tell anybody what to do. Ich sage niemandem, was er tun soll. I lead the worship. Ich leite hier dieses Anbetungsteam. Ich mache Vorschläge. I do give guidelines. Ich gebe Richtlinien vor. I do bring the songs. Ich bringe die Lieder. But I'm not commanding people. Aber ich befehle anderen Leuten nicht. I'm suggesting, would you like to play that part? Ich schlage vor, zum Beispiel, möchtest du diesen Teil spielen? You know, it makes for such a nice relationship. Das führt zu solch einer schönen Beziehung. You can command your kids to do something. Du kannst auch deinen Kindern etwas befehlen. Never command your husband to do something. Aber bitte befehle niemals deinem Ehemann etwas We've zu tun. Talked about this over and over. Wir haben das oft und oft schon besprochen. When you command your husband to do something, wenn du deinem Ehemann befiehlst, etwas zu tun, you have transformed, you are being very slowly transformed into his mother. Dann hast du dich ganz langsam in seine Mutter verwandelt. And he's being very slowly transformed into your son. Und er hat sich ganz langsam in deinen Sohn verwandelt. And every time he looks at you, he doesn't even know, but he sees his mom. Und jedes Mal, wenn er dich anblickt, weiß er gar nicht, ob er nicht seine Mutter dabei sieht. And if you continue, und wenn du darin fortfährst, you will be his mom. Dann wirst du zu seiner Mutter werden. And he will be your son. Und er wird zu deinem Sohn werden. And have a nice romantic night. Und dann habt eine schöne romantische Nacht. Mom gemacht. And son. Die Mama mit dem Sohn. I guarantee I would love to write a book someday. Also ich garantiere euch, ich würde gerne mal ein Buch schreiben darüber. My mother's son. Der Sohn meiner Mutter. Something like that. So it destroys relationships. Das zerstört Beziehungen. Now people have interests. I'm looking out for this person. Nun Leute haben Interessen und ich halte Ausschau nach jemandem. Maybe I'm the worker and they're the leader. Vielleicht bin ich derjenige, der arbeitet und da ist derjenige, der vorgibt. And I'm looking out for the leader. Und ich halte Ausschau, diese Leiterschaft zu übernehmen. This person really needs to try and then fail. Dieser Mensch muss einfach wirklich das versuchen und dann versagen. I'm looking out for them. Ich halte nach ihnen Ausschau. I'm a better leader, but they need to lead. Also ich bin ein besserer Leiter, aber dieser Mensch muss es versuchen. I know better, but they're very young. Ich weiß es schon besser, aber der ist eben I'm noch sehr jung. I'm looking out for them. Ich schaue aus nach denen. This is an unconscious interest. Und es ist ein unbewusstes Interesse. They don't even know what I'm doing. Die wissen gar nicht, was they ich mache. They have not even made a suggestion. Und der hat noch gar keinen Vorschlag gemacht. But I'm looking out for them and they don't even know it. Aber ich halte da Ausschau und der weiß es gar nicht. How many times I have someone in my office and I let them win the argument? Wie oft war bei mir schon jemand im Büro und ich habe dann es zugelassen, dass der Mensch argumentiert und darin gewinnt. And I just darin smile gewinnt. And say, well, you, yeah, okay. Und ich lächle und sage dann ja. Das I know if I say what I want to say. Ich weiß dann, wenn ich das sage, was ich sagen möchte, I will lose them. Dann werde ich diesen Menschen verlieren. And my their best interest und das größte Interesse at this moment in diesem Interesse is let them speak. Ist es einfach, diesen Menschen sprechen zu lassen. Yeah, but what do you look like? Ja, aber wie schaust du dann da aus? What do I care? Na, was soll's? I care what I look like? Was so gleich wie ich let da them leave my office thinking I really told him. Lass doch diesen Menschen aus meinem Büro rausgehen und ihm lass ihn denken, jetzt habe ich es ihm aber gesagt. What do I care? Was soll's? What do I care what they think about me if I've done God's will? Wie weit berührt mich das, was dieser Mensch über mich denkt, wenn ich den Willen Gottes getan habe? You wait 3 months, 6 months, a year. Warte 3 Monate, 6 Monate oder ein Jahr. And they will be back. Und dann wird dieser Mensch wieder da sein. And they will realize what you did. Und dieser Mensch wird erkennen, was du gemacht hast. They will know you laid your life down for them. Er wird erkennen, dass du dein Leben niedergelegt hast für ihn. They will know that you bit your tongue. Und der wird wissen, dass du dich auf die Zunge gebissen and hast. When they find out, und wenn sie das herausfinden, they will respect you all the more. Dann werden sie dich umso mehr respektieren. But what if they never find out? Und was ist, wenn sie es niemals herausfinden? Who cares? Na und? I don't care. I live unto God. Also mir macht das nichts. Ich lebe für Gott. But Father, if I go to the cross, aber Vater, wenn ich zum Kreuz gehe, and I hang there crucified, und ich hänge dort und bin gekreuzigt, and all of my people see me naked, und alle meine Leute sehen mich dann nackt, how will they ever respect me as the King of Kings and Lord of Lords? Wie werden sie mich dann jemals als König der Könige und als Herr der Herren respektieren? That's strange. I could never. I would be so embarrassed, Father. Das ist doch so seltsam. Das könnte ich nie. Das wäre mir so unwohl. Do you really expect me to do that? Möchtest du wirklich, dass ich das tue? I mean, they'll see my private parts. Sie sehen da meine intimen Teile. They'll see me urinating from the cross. Sie sehen, wie ich am Kreuz uriniere. They'll see my excrement go down the wood of the cross. Sie sehen da, wie meine Ausscheidungen runterrinnen. They'll see me in my weakest moment. Sie sehen mich in meinen schwächsten Momenten. How will I ever stand before them as King of Kings? Wie kann ich dann jemals vor denen noch stehen als König der Könige? Jesus, it says in Hebrews 12. In Hebräer 12 heißt es von Jesus, he despised the shame. Er verachtete diese Scham. That means he didn't think anything of it. Das heißt, er dachte gar nicht daran. I don't care. Es ist mir gleich. Then let them look at me like that. Dann sollen sie mich so anschauen. The King of Kings. Als König der Könige. Who bore humiliation on the cross. Der diese Demut des Kreuzes auf That's sich okay. nahm. I can be that king. Das ist schon in Ordnung. Ich kann dieser König And sein. And this is the way we live. Und so leben wir. Philippians 2, if you read it, it goes right into the crucifixion. Und Philipper 2, wenn ihr das durchlest, da seht ihr, das geht genau zur Kreuzigung. This was the mind in verse 5. This was the attitude that was in Christ Jesus. Das war die Gesinnung und die Einstellung von Jesus Christus. Although he existed in the form of God, he did not regard equality with God as a thing to be grasped. Jesus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. But he emptied himself. Aber er machte sich selbst zu taking nichts. The form of a bondservant. Und nahm Knechtsgestalt an. Right? You are the Lord's slave. Du bist der Knecht des Herrn. And being made into the likeness of men, indem er den Menschen gleich geworden and ist. And being found in the appearance of a man, und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, he humbled himself, erniedrigte er sich selbst, by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Therefore also God highly exalted him. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. God's watching. Gott beobachtet. God's watching every teacher in the kindergarten. Gott beobachtet jeden, der da im Kindergarten every arbeitet. Secretary in our office. Jede Sekretärin in every unserem Büro. Elder. Jeden Ältesten. Every department leader. Jeden, der einen Bereich leitet. Every person on the worship team. Jeder, der hier mitsingt. Every soul winner. Jeder, der Seelen every usher. Jeden, der als He's Ordner watching arbeitet. If Christ's attitude is in us. Und er beobachtet, ob die Gesinnung Christi in uns ist. And whether I'm the leader or whether I'm the worker, it doesn't matter. Ob ich derjenige bin, der die Sache leitet oder derjenige, der arbeitet, ist ganz I gleich. Can serve from either side. Ich kann von beiden Seiten dienen. And one day maybe the leader will say. Und vielleicht wird eines Tages der Leitende sagen, do you know what? I was a terrible leader. Weißt du was? Ich war ein ganz schlimmer, schrecklicher Leiter. But this person, aber dieser Mensch, made me into everything I was. Hat mich zu all dem gemacht, was ich war. They supported me. Der hat mich unterstützt. They encouraged me. Er hat mich ermutigt. They knew I was gonna fail. Er wusste, dass ich versagen würde. And they knew I was too proud to listen. Und er wusste, dass ich zu stolz war, um zuzuhören. So they prayed for me. Also hat dieser Mensch für mich gebetet. And they watched. Und hat mich beobachtet. They were very secure in God. Dieser Mensch war sehr sicher in Gott. Oh, I looked down on them. Ich habe auf diesen Menschen hinabgeblickt. You know, I know everything, they know nothing. Ich habe mir gedacht, ich weiß doch eh alles und der weiß gar nichts. But what a fool I was. Aber was für ein Narr war what ich a doch. Fool I was. Was für ein Narr war ich. I had such a treasure there. Ich hatte da solch einen Schatz. And I thank God for that person forever and ever. Und ich danke Gott für diesen Menschen in alle Ewigkeit. And God highly exalts the servant. Und Gott erhebt durch diese Art und Weise. Our life is not over yet. Unser Leben ist ja noch nicht vorbei. Every one of us will be in the situation. Jeder wird von uns in solch einer Situation sein. And the temptation will be change the condition. Und die Versuchung wird lauten, ändere diese Umstände. I don't want to be a slave anymore. Ich möchte kein Sklave sein. When I go to church, 2/3 of the people aren't slaves. Why do I have to be a slave? Wenn ich in die Gemeinde komme, da sind 2/3 der Leute keine Sklaven. Warum soll ich Sklave sein? Don't worry about it. Don't worry about whether you're a slave. You're the Lord's free man. Ach, kümmere dich gar nicht darum, ob du jetzt Knecht bist oder nicht. Du bist frei im Herrn. Stop reacting at people. Und hör auf andere Menschen zu reagieren. These people who are free are my slaves anyway. So what's the difference? Weil diese Menschen, die da frei sind, sind sowieso meine Sklaven. Also wo ist da der Unterschied? What's the difference, right? Wo ist da der Unterschied? That's how we live. So leben wir. Serving one another. Wir dienen einander. I'm the servant. Ich bin der Diener. And I have an opportunity. Und ich habe eine Gelegenheit, to be highly exalted by God. Von Gott hoch erhoben zu werden. I'm in a circumstance. Ich befinde mich in Umständen. I'm married to someone I can't stand. Ich bin mit jemand verheiratet und ich halte diesen Partner nicht mehr aus. I can't stand them. Ich halte das nicht mehr aus. And the Lord said, don't change your circumstance. Und der Herr sagt aber, ändere deine Umstände nicht. I know, I know. Ich weiß es. I can't stand them either. Ich weiß das, ich halte den auch nicht aus. The Lord says, I can't. You think you can't stand them? Der Herr sagt, glaubst du nur du hältst diesen Menschen nicht aus? I can't stand them. I vomit them out of my mouth every time they pray. Ich speie diesen Menschen jedes Mal aus, wenn er betet. Revelation 3:17. I vomit them out of my mouth. Offenbarung 3:17. Ich speie diesen Menschen aus. Don't change the circumstance. Aber ändere diesen Umstand nicht. Become my freeman. Werde mein freier Mensch. Don't react. Und fang nicht an zu reagieren. And don't empower them. Und gib dem nicht Kraft. See, when we react to people, we empower people to be our masters. Wenn wir auf andere Menschen reagieren, dann geben wir ihnen Macht über uns. And then we think we got to get out of the circumstance because I'm a slave. Und dann glauben wir müssen diese Umstände verlassen, weil wir ein Sklave sind. But with that attitude, I will be a slave everywhere I go. Aber mit dieser Einstellung werde ich immer Sklave sein, ganz egal wo ich hingehe. If I wasn't a slave, so wenn ich kein Sklave wäre, I would feel much better. Dann würde ich mich viel besser fühlen. So I'm going to borrow 100,000 euro from Roman Euro, and I'm going to buy myself out of this. Also ich werde jetzt 100.000 Euro mir ausleihen und werde mich da rauskaufen, freikaufen. So the slave steals or borrows all this money and he buys his freedom. Also stiehlt dieser Sklave all das Geld und er kauft sich die Freiheit. I'm a free man. Ich bin jetzt ein freier Finally. Mensch. Schließlich, endlich. Then he gets a job at the Druckerei, right? Dann bekommt er einen Job da in der Druckerei. He's a free man. Er ist ein freier Mensch. And he's got this boss who doesn't like him. Und dann bekommt er einen Chef, einen Vorgesetzten, der and nicht he's reacting again. Und er beginnt wieder zu reagieren. And he empowers this man und gibt diesen Menschen Macht to über be sich, his master. Dass er zu seinem Herrn Though wird. He's a free man. Obwohl er ja frei ist. And now he's a slave again. Und nun ist er wieder Sklave. So what did it matter? Also wo ist der Unterschied? Whether he was a slave or not. Ob er Sklave war oder and nicht. Now you have the other man who's working there. Und da ist nun der andere Mensch, der dort arbeitet, who's a believer, der gläubig ist, who has the same boss, der denselben Vorgesetzten hat, but he doesn't react. Aber er reagiert nicht. He knows he's there for a season, er weiß, dass er eine Zeit dort ist, and he knows God is working in him, und er weiß, dass Gott in diesem Menschen arbeitet. He knows that God knows how to humble the proud, und er weiß auch, dass Gott in der Lage ist, den Stolzen zu demütigen. Daniel 4:47. God can humble the proud. Gott kann den Stolzen demütigen. He doesn't react. Er reagiert nicht. So he's free. Also ist er frei. I remember about 15 years ago. Ich erinnere mich an etwas vor circa 17 years ago. Vor 17 Jahren. We had just started our church. Wir hatten soeben unsere Gemeinde begonnen. And it was on Sunday night. Das war ein Sonntagabend. It was about 12 people, 15 people. Da waren so circa 12 Leute da, oder 15 in our Leute. Living room. In unserem Wohnzimmer. And our living room was smaller than the stage. Und unser Wohnzimmer war kleiner als diese Bühne hier. And then these missionaries started to come. Dann kamen da Missionare dazu. And there was about 10 of them. So circa 10 waren es. And we had about 8 people from us that we led to the Lord. Und dann waren da noch 8 Leute von uns, die wir zum Herrn geführt and hatten. Together we were a nice little group. Also wir waren eine schöne kleine Gruppe zusammen. So the leader of these missionaries invites me to lunch. Schließlich hat mich der Leiter dieser Missionarsgruppe zum Essen eingeladen. And he says, the reason I invited you for lunch, Rob. Und er hat dann gesagt, weißt du, warum ich dich zum Essen jetzt eingeladen habe, Robert? Was is this? Folgende Grund. As you know, 10 of us are coming to your church. Wie du ja weißt, kommen 10 Leute von uns in deine Gemeinde. I said, yeah, I know. Ich habe gesagt, ja, das And weiß he ich. Says, he says this. Und dann hat er Folgendes gesagt. I am from a brethren background. Ich komme aus einer Brüdergemeinde. That's great. Ich habe gesagt, ja, ist And schön. He says in the brethren church. Und er hat dann gesagt, in der Brüdergemeinde. We don't have one preacher. Da gibt's nicht nur einen Prediger. We all preach. Da predigen wir alle. I said, okay. Ich habe gesagt, ja. And he says, it's my belief. Und dann hat er gesagt, ich glaube, that all of us should take turns preaching. Dass jeder von uns einmal predigen sollte. So that means I would preach about once every 5 weeks. Das hätte eben bedeutet, dass ich so circa alle 5 Wochen dran käme mit der Predigt. Because it's about 8 guys. Weil es waren so circa 8 Leute insgesamt. And I thought about it. Ich habe darüber nachgedacht. And I said, you know what? Dann habe ich gesagt, weißt du was? We will do God's will. Wir werden den Willen Gottes tun. I can guarantee you that. Ich garantiere dir das. If God wants us to rotate the preachers, und wenn Gott möchte, dass wir rotieren im Predigen, then that is exactly what we will do. Dann werden wir genau das tun. And he looked at me and he was all smiles. Und er hat mich angeblickt, mit einem Gelächeln. He was very happy. Er war sehr freundlich. And we finished the lunch. Und wir beendeten das Essen. Then I went home. Und dann bin ich nach Hause gegangen. I filled up the bathtub with hot water. Ich habe mir das Bad eingelassen mit heißem Wasser. Put my head in the bathtub and began to think. Bin da eingetaucht und habe nachgedacht. Like, how can I be the servant here? Ich habe mich gefragt, wie kann ich hier Diener sein? How can I resolve the situation in peace? Wie kann ich diese Situation im Frieden lösen? How can we avoid an unnecessary confrontation here? Wie können wir diese unnütze Konfrontation vermeiden? Because I honor his suggestion. Weil ich ehre ja seinen Vorschlag. But I know in my heart that that's not God's will for me. Aber ich weiß in meinem Herzen, dass es nicht der Wille Gottes für mich ist. I came here for one reason, ich bin aus einem Grunde hierher gekommen, to plant a church. Um eine Gemeinde zu gründen. They did not. Sie nicht. I did. Ich schon. So, the next Sunday, also am darauf folgenden Sonntag, I came to church and I made a statement. Kam ich dann in die Gemeinde und machte folgende Aussage. And I said this, I said, ich sagte Folgendes. Do you know what? I'm 25 years old. Weißt du was? Ich bin 25 Jahre alt. 26. And I said, I just think I don't have the maturity to plant a church. Und ich glaube einfach, dass ich nicht die Reife habe, eine Gemeinde zu gründen. At this point. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. So, next Sunday, also am kommenden Sonntag, we are no longer going to have Sunday morning service. Werden wir keinen Gottesdienst mehr haben am Sonntag in der Früh. We're going to have a Sunday night Bible study. Wir werden am Sonntagabend eine Bibelrunde machen. And I'm teaching it. Und ich werde dort lehren. If you'd like to come, wenn ihr kommen möchtet, you're welcome. Dann seid ihr willkommen. So, pass the word on, we are no longer a church. We're no longer a church. Wir sind keine Gemeinde mehr jetzt. They all came Sunday night. Sie kamen dann alle am Sonntagabend. Everything was exactly the same. Es war genau das gleiche wie vorher. They sat in the same chairs. Sie saßen in den gleichen Stühlen. It was exactly the same. Es war eigentlich genau das Gleiche. Except we had God's will. Außer eben, dass wir den Willen Gottes taten. And they looked at me like, und die blickten mich so, you know, an, like, you know so how komisch. A dog looks at, like in the mirror, he goes like, So wie ein Hund in den Spiegel blickt. And they thought, how did he resolve this so peacefully? Und die haben sich gefragt, wie hat der das jetzt so friedlich gelöst? And I thought it was just the Lord. Ich habe gedacht, das war einfach der Herr. Because I didn't react. Weil ich nicht reagierte. You don't have to react. Du musst nicht reagieren. It's God's plan. Es ist der Plan Gottes. We can always agree. Wir können immer übereinstimmen. If someone has the wrong idea, it will prove itself wrong. Und wenn jemand einen falschen Vorschlag macht, dann wird sich das herausstellen. The kingdom of God is not threatened. Das Königreich Gottes wird dadurch nicht bedroht. Just turn to one more place and we'll close. Noch eine Stelle und dann wollen wir abschließen. And we'll pick this up next week. Wir werden dann nächste Woche weiter damit machen. Just something you can think about. Etwas, worüber du Ephesians noch nachdenken chapter 4. Epheser 4. I therefore, verse 1, I therefore the prisoner of the Lord, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, entreat you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. All of us have been called. Alle von uns wurden berufen. We were saved. Das heißt, wir sind errettet. And God has a work he's calling us to. Und Gott hat ein Werk vorbereitet, für das uns berufen hat. But walk in the calling. Aber wandelt in dieser Berufung. Verse 2, here's the same word, taipaino frosuni. Und im Vers 2, da haben wir eben dasselbe Wort, taipaino frosuni. With all humility. Mit aller Demut. With all meekness. Und Sanftmut. With all long suffering. Mit Langmut. Showing forbearance to one another in love. Einander in Liebe ertragend. And we'll just close with that. Mit dem wollen wir abschließen. There's one verb there in verse 2. Da finden wir ein Zeitwort in Vers 2. And it's forbear. Das ist dieses Wort ertragen. That means put up with one another. Das heißt put up. Endure. Also ertragt einander. Yeah. I mean, okay, they're different than you. Okay, die sind ein wenig unterschiedlich zu dir. That's okay. Aber das ist schon in Ordnung. In love. In Liebe. In love. In with Liebe. Three characteristics. Und drei Charakteristika werden with angegeben. With a lowliness of mind. Mit einer sehr geringen, mit einer sich gering achtenden Gesinnung. Esteeming their interests better. Und deren Interessen höher einstufen. Knowing that if you do that, God will highly exalt you. Wissend, dass wenn du dich so verhältst, dass Gott dich erhöhen wird. Look at these three power nouns. Schaut euch diese drei machtvollen Worte hier humility, an. Demut. Meekness. Sanftmut. That means you don't threaten anybody. Das heißt, du bedrohst niemanden. You walk into the room and people don't shake. Du kommst in den Raum, aber keiner beginnt zu zittern. When you walk into the room, people relax. Wenn du hineinkommst, dann entspannen sich die Leute. This is meekness. Das ist Sanftmut. Humility, meekness. Demut, Sanftmut. Long suffering. Langmut. You can't get three more powerful words in the Bible. Es finden sich keine kraftvolleren Worte in der Bibel als diese drei. Lowliness of mind. Eine sich gering erachtende Gesinnung. Was kann ich für dich tun? Pastor Brent was telling me. Pastor Brent hat mir gesagt, he's saying that it's amazing. Pastor Matt comes to the youth meetings. Er hat gesagt, es ist schon erstaunlich. Pastor Matt kommt zu den Jugendtreffen. And he works as my assistant. Und er arbeitet für mich als Assistent. And I say, you lead it. Und ich sage dann, du sollst das leiten. And he says, no, I'm your assistant. Und er sagt zu mir, nein, ich bin dein and he Helfer. Serves me. Und er dient mir. And he serves me. Und er dient mir. And I'm learning so much by watching him serve me. Und ich lerne so viel, indem ich ihn beobachte, wie er mich, wow. Wie er mir dient. Humility of mind. Demut in der Gesinnung. Number one. Das ist der Punkt 1. Meekness. Dann Sanftmut. Controlled strength. Kontrollierte Kraft, right? Stärke. I don't intimidate anybody with my knowledge. Ich bedrohe niemand oder ich schüchtere niemand ein mit meinen Kenntnissen. With my muscles. Mit meinen Muskeln. With my oratorical ability. Oder mit meinen Fähigkeiten zu sprechen. With my position. Mit meiner Position. With my murmuring or my ability to complain. Mit meinem Murmeln oder mit meiner Fähigkeit, mich zu beklagen. Nothing. Nichts. And then long suffering. Und dann Langmut. This means that I hold back. Das bedeutet, ich halte zurück. What I could righteously. What's the word? In, not release, but inflict. Inflict is the word. Also was ich in gerechter Weise eigentlich hineintragen könnte. You've got over the line. Du bist da einen Now Schritt zu weit gegangen. Now I have the authority. Jetzt habe ich die Autorität. You're finished. Du bist jetzt da am Ende. No long suffering. Kein Langmut. Long suffering means I don't do what I have every right to do. Langmut bedeutet, ich mache nicht, was ich eigentlich mit jedem Recht tun könnte. Do you realize what I could do here? Ist dir eigentlich klar, was ich da jetzt tun könnte? We were on the street one time and kids were throwing things at us during the sketchboard. Wir waren einmal auf der Straße und da warfen so Kinder etwas auf uns, während wir die Zeichentafel hatten. So I told two guys, I said, the next time they do it, Also habe ich zwei von den Männern gesagt, das nächste Mal, wenn sie das tun, I want you to grab them, möchte ich, dass ihr sie nehmt, drag them down the street, da wegschleift auf der Straße, pull them into an alley, hineingeht in eine Seitengasse, put them against the wall, sie gegen die Mauer drückt and say this, und dann zu ihnen Folgendes sagt. Do you know what I want to do right now? Möchtest du, weißt du, was ich jetzt gerne tun I würde? Want to break all your teeth. Ich würde dir jetzt am liebsten alle Zähne brechen. But I'm not gonna do what I wanna do. Aber ich werde nicht tun, was ich tun möchte. Because Jesus is inside of me. Weil Jesus in mir drinnen ist. So I'm gonna tell you how you can become a Christian. Also werde ich dir jetzt erzählen, wie du Christ werden kannst. Long suffering. Langmut. See? That's long suffering. Das ist Langmut. And with these three power words. Und mit diesen drei kraftvollen Worten. Humility of mind. Demütige Gesinnung. Meekness. Sanftmut, long-suffering, Langmut. With these three things we put up with one another. Mit diesen drei Begriffen, da ertragen wir uns gegenseitig. We're all different. Wir sind alle unterschiedlich. Some are mature, some are not mature. Manche sind reifer, manche sind weniger all reif. Of us have blind spots. Every one of us. Aber alle von uns haben blinde Flecken, jeder we einzelne. Swear that we're right and we're wrong. Wir schwören, dass wir im Recht sind, aber wir sind we would falsch. Put thousands of dollars down and we're wrong. Wir würden tausende Dollars drauf verwetten, aber wir sind liegen falsch. One time, I'm going to close with this story, but um mit dieser Geschichte nun abzuschließen. We went to Potsdam one year, about, I don't know, years back. Also vor einigen Jahren sind wir schon auf die Potsdam mal gefahren. It was before Potsdam. Also vor der Potsdam war das noch. And we were out swimming and there was this raft. Wir schwammen da hinaus und da gab es dieses Floß. You know, we were all about 20 guys on it. Da waren so circa 20 Leute von uns dort. 20 so I had Burschen. This idea. Also hatte ich folgende Idee. Who's going to be the last one on? Wer wird der Letzte sein, der dorthin kommt? So I said, if you get pushed off, you have to swim back. Also wenn du da hinuntergestoßen wirst, dann musst du zurückschwimmen. And everybody starts getting pushed off, you know. Und jeder wird eben hinuntergestoßen. And this young American guy, he's really kind of big, you know. Da kommt so ein junger, kräftiger Amerikaner. And he comes up like. Here I am, Pastor Rob. Und er steigt so auf dieses Floß drauf und sagt, da bin ich, Pastor Rob. Like he was so tough, you know. And I thought, I'm going to show this 18-year-old who's tough. Und der war so mutig und ich habe mir gedacht, ich werde diesem 18-Jährigen jetzt zeigen, wie so mutig er ist. So I was a little heavier back then, you know. Ich war damals ein wenig schwerer, ne? And I went, yeah. And I just, with all my force, I put my head in his chest. Und mit all meiner Kraft habe ich meinen Kopf auf seine Brust gelegt. Poof, I threw him off this raft. Und ich habe ihn dann hinuntergestoßen da von diesem Floß. Und dann bin ich auch hineingeflogen. So we're swimming around, also schwimmen wir da herum. And we go back to shore. Und wir schwimmen zurück zum Strand. And he says to me, how did you like how I threw you in? Und dann fragt er mich, wie war das für dich, ja, wie ich dich da hineingeschmissen habe? I said, you threw me in? Und ich habe zu ihm gesagt, du hast mich hineingeschmissen. You're dreaming. Du träumst. Eating too much pizza with pepperoni. Du hast zu viel Pizza mit Pepperoni. I put my head right in your chest and bingo, you were off. Ich bin da mit meinem Kopf in dich hineingerannt und du bist unten gewesen. He's like, Pastor Rob, I grabbed your head and I threw you like a puppet. Und er hat gesagt, Pastor Rob, ich habe dich doch am Kopf da genommen und habe dich wie eine Puppe da runtergeschlagen. Wow, you have quite an imagination here. You know? Ich habe gesagt, du hast schon eine interessante Vorstellung. So we were going back and forth. So hin und her ist es gegangen. And I thought, this guy has lost his mind. Ich habe mir gedacht, der ist doch der ist verrückt geworden. And so what do you think happens? Also was glaubt ihr, was dann geschehen ist? Billy says, I videoed the whole thing. Der Billy hat dann gesagt, du, ich habe das Ganze auf Video aufgenommen. All right. Get the video out, baby. Come on. Komm, lass uns das Video anschauen. And there it comes, you know, we're on the raft and I'm watching like, all right, come on. Dann schauen wir uns das Video an und da fast sind wir auf dem Floß. Fast jetzt, forward, ja, and there, oh, right there, right hold it, there he da, is. Stopp, da ist es. You see the silent video, you know. Du siehst dieses stumme Video. And there I am, you know, just like I said. Und da war ich eben, so wie ich gesagt. I come up to him, I put my head, grab him, bingo, right in the chest and he's just going off the raft. Und ich bin auf ihn zugelaufen, mit meinem Kopf auf seine Brust geknallt und habe ihn da aus dem vom Floß runtergestoßen. Und ich habe gesagt, genauso wie ich es gesagt habe. Except then I saw something else. Außer dass ich dann noch was gesehen habe. As he was falling off the raft, wie er da vom Floß runterfliegt, he grabbed my head. Dann nimmt er mich am Kopf. And he threw me. Und er schmeißt mich auch hinunter. And we were both right. Und wir hatten beide recht. And we would have killed each other. Und wir hätten einander getötet. We would have taken the guns out if it was 100 years ago. Also vor 100 Jahren hätten wir noch die Revolver gezogen. You call me a liar. Du nennst mich einen Lügner. I'm calling you a liar. Ich nenne dich einen Lügner. There's only one way to settle this. Da gibt's nur eine Lösung dafür. 10 spaces and turn and fire. 10 Schritte und dann zieh. Boom! Take that, you liar. Da hast du es, du Lügner. You know, we all have blind spots. Wir haben alle blinde Flecken. Like we just don't see things. Wir sehen einfach gewisse Dinge nicht. So we forbear with one another. Also sind wir langmütig gegenseitig. Amen. We'll pick it up next week. Amen. Let's pray. Nächste Woche geht's weiter. Beten wir. Thank you. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. As Dr. Lewis said, we are imperfect people. So wie Dr. Lewis gesagt hat, wir sind unvollkommene in Menschen. Imperfect world, in einer unvollkommenen with Welt. A perfect God, mit einem vollkommenen who Gott. Has a perfect plan. Der einen vollkommenen Plan we hat. Thank you tonight, wir danken dir heute. For who you are. Für das, wer du bist. We pray for the kindergarten this year, wir beten für den Kindergarten dieses Jahr. Church this year, für die Gemeinde in diesem Jahr. For the whole operation together, für die gesamte Sache zusammen. One vision. Eine Vision, one family, eine Familie. We pray that you would that we can bear fruit by your grace. Und wir beten dafür, dass wir Frucht bringen können durch deine Gnade. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.